Als gebürtigem Iren war McAdoo sicher klar, wie schlecht die Idee bei seiner Basis ankäme. Eine solche Einheit wäre eine starke neue Kraft, obendrein geführt von einem schlecht beleumundeten Menschenschlag, der von Glück reden konnte, überhaupt im NYPD vertreten zu sein. In Frage käme nämlich dafür nur, wer Italienisch sprach, was die Iren von Stellen und Posten ausschloss. Außerdem bedeutete jeder für die Italiener abgestellte Detective einen weniger, der sich um den Schutz der übrigen New Yorker kümmerte. McAdoo wog für und wider ab und sah keinen Grund, seine Stellung für einen so unverbesserlich gewalttätigen Haufen zu riskieren. Aus Sicht derer, die im NYPD die Fäden in der Hand hielten, soll heißen der Anführer von Tammany Hall, gab es bei den Italienern nichts zu holen. Die New Yorker Polizei sollte diejenigen Wähler schützen, die Tammany an der Macht hielten. Die Italiener waren jedoch notorische Nichtwähler, die lieber in Erinnerungen an ihre Gärten und Dorfplätze zu Hause schwelgten, als sich zu integrieren. Um die Jahrhundertwende waren 90% der irischen Einwanderer amerikanische Staatsbürger, während noch 1912 weniger als die Hälfte der Italiener eingebürgert worden war. Ein kurzer Blick auf die Liste der von Tammany gestützten Abgeordneten des Staats New York um 1900 zeigt, wie erfolgreich die Organisation sich neue Einwandererwellen einverleibte. Da findet man einen Dolan und einen McManus, aber auch einen Litauer, einen Goldsmith und einen Rosen, die in unmittelbarer Nachbarschaft der Italiener lebten. Wo aber waren die Zangaras, die Tomasinos, die Fendis? Es gab keine. Im Universum von Tammany Hall lebten die Italiener praktisch in einer anderen Galaxie. Als Petrosino dem Commissioner seine Idee präsentierte, kam es daher zum Streit. Für das naheliegende Argument, die Italiener misstrauten irischen Polizisten nicht ohne Grund, hatte McAdoo schon eine Antwort parat. Die Polizei in Sizilien hatte doch auch dauernd mit Italienern zu tun, die ihr nicht trauten, und schloss trotzdem Fälle ab. Warum also nicht auch Petrosino? Das lag ja wohl nicht am Department. Das Schwierige ist, dass italienische Kriminelle sich hinter dem Mitgefühl ihres Volks verstecken können, erklärte McAdoo der Presse. Auch die beste Polizeiarbeit wird nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen, solange sich nicht bei den anständigeren Italienern moralisch etwas tut. Zu Deutsch? Die Italiener waren selber schuld. 1904 war das eine gängige Antwort auf die Italiener-Frage. Einen Italiener von der Gewalt abzubringen, hielt man für ebenso unmöglich wie einen Iren von seiner Mutter oder einen Deutschen von seinem sauer verdienten Geld zu trennen. Und wenn die Italiener wirklich unverbesserlich waren, wozu dann Polizei?